Alle Mädels unter 18 kriegen einen Vorschein. Alle Mädels unter 18 kriegen einen Vorschein. Da bleibe ich hier wirklich. Okay. So. Alle Mädels unter 18 kriegen einen Vorschein. Alle Mädels unter 18. Wir sind die Künstler, wir haben nicht noch keinen Arsch gekriegt. Noch nie. Noch nie. Die arme Künstlergruppe ist das. Ja, ja, wir sind eingeladen worden. Alle Mädels unter 18 bekommen einen Vorschein, gell? Also die Kinder. Danke. Als Erinnerung. Thank you. Ja, wie viele Frauen haben Sie bei den Mitgliedern? Ja, es sind ungefähr 15 Frauen auch dabei. Bei den 500? Ja, ja. Und was haben die für Anteile? Ja, die sind im Buffet, dann sind sie an der Kasse zum Beispiel. Das habe ich befürchtet. Gibt es keine schienenfahrzeugwissenden Damen dabei? Es gibt insgesamt bei der ÖBB auch wenig Lokführerinnen. Es gibt einige. Also Lokführerinnen, aber es gibt im Management gibt es Frauen, ne? Bei der ÖBB. Ja, wir haben auch im Management bei uns im Vorstand Frauen sitzen. Also so ist es nicht. Ja. Die Frauen sind. Aber wir können mehr brauchen. Das kann schon losgehen. Wir haben genug zu tun da. Gerade mit Pinsel umgehen können, sind sofort gerne gesehen. Restauratorinnen, ne? Ja, wir müssen die Sitze machen. Die sind neu, gell? Diese Leder, die haben die neu gemacht. Die haben sogar ein Loch bilden lassen. Ja. Natürlich, mein Herr Enkelsohn hat gedrechselt. Der Enkelsohn? Kann man das wirklich machen? Ja, das sind noch das Gesetz. Klimaanlage aktuell. Super, danke für die Hinweise. Ich warte, bis ihr runter geht.